Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look how beautiful Paul says the next statement. Schau mal, wie schön Paulus das nächste sagt. In verse 10. In Vers 10. And our completeness is now found in him. Und unsere eigene Vollkommenheit finden wir jetzt in ihm. Do you know, I've learned a secret that I've not yet found words to really describe it properly. Weißt du, ich habe das Geheimnis gelernt, für das ich noch keine Worte gefunden habe, um es angemessen zu beschreiben. Do you know, when there's something inside of you and you try to find a way to express it, but you can't because there are no human words? Weißt du, wenn etwas in dir ist, aber du nicht weißt, wie du es beschreiben sollst, weil es keine menschlichen Worte dafür gibt? That's how I feel exactly about this. Genau so geht es mir damit. And it's this simple. Es ist so einfach. If you actually find all of your completeness in Jesus Christ, wenn du tatsächlich all deine Vollkommenheit in Jesus Christus findest, you can enjoy a really nice meal. Dann kannst du ein wirklich gutes Essen genießen. You can enjoy a great vacation. Du kannst einen herrlichen Urlaub genießen. You can enjoy a beautiful friendship. Du kannst eine schöne Freundschaft genießen. A nice car, a nice house, good food. Ein schönes Haus, ein tolles Auto, gutes Essen. And yet you don't need any of those things to make you complete. Aber du brauchst nichts davon, um dich zu erfüllen. But if you've not found your completeness in Jesus, aber wenn du deine Erfüllung und Vollkommenheit nicht in Jesus gefunden hast, you will chase so many different things to find that completeness, and yet the more you have, the less you found it. Dann wirst du vielen anderen Dingen nachjagen, um diese Erfüllung zu finden. Aber je mehr von den Dingen du hast, desto weniger Erfüllung hast du gefunden. So, my dear friends. Also, mein lieber Freund. If you don't have this deep sense of you're complete, everything is fine, you're so satisfied. Wenn du nicht dieses tiefe Empfinden hast, vollständig erfüllt und zufrieden zu sein, please don't spend money, time or energy to find it, please. Dann investiere bitte kein Geld, keine Energie oder Zeit, um das zu finden, bitte. Because the more you find it, the less you will find yourself feeling incomplete. Denn je mehr du das versuchst, desto mehr wirst du merken, wie unerfüllt du bist. Do you know, there's a lot of people who are actually trying to find that completeness in Christian ministry. Weißt du, es gibt viele Leute, die versuchen, ihre Erfüllung im christlichen Dienst zu finden. So many. So viele. My friends, you have to find it in a person, and that person is Jesus alone. Mein Freund, du musst sie in einer Person finden, und diese Person ist Jesus allein. And once you found it, sobald du sie da gefunden hast, you can enjoy anything. Kannst du alles genießen. Everything, even the grass will look greener. Alles, sogar das Gras wird grüner ausschauen. You know, look, I love Debbie's cooking. Schau. Ich liebe, was Debbie kocht. I've never eaten at a restaurant that for me makes better food than what Debbie does. Ich habe noch nie in einem Restaurant gegessen, wo es besseres Essen gibt als das, was Debbie macht. Maybe one time. Vielleicht einmal. When I ate in that Michelin star restaurant in Italy. In einem Michelin-Stern-Restaurant in Italien. But you know, Debbie is just so creative and so amazing. Aber Debbie ist einfach so kreativ und genial. And when I sit down, I love every bite. Und wenn ich am Tisch sitze, genieße ich jeden Bissen. But because I found my completeness in Jesus, I don't need her food to feel great about myself. Weil ich aber meine Erfüllung in Jesus gefunden habe, brauche ich ihr Essen nicht, um mich gut zu fühlen. If Debbie would say to me, from now on, no more cooking. Wenn Debbie zu mir sagen würde, von jetzt an koche ich nicht mehr. Every day we just heat up some frozen stuff or do some microwave stuff, whatever. Wir wärmen einfach immer was Gefrorenes auf oder machen was in der Mikrowelle. I would be so fine. Wäre das okay für mich? Honestly, would be fine. Ehrlich, das wäre es. Do you know, Daniel and me talked about this today. Daniel und ich haben heute über etwas gesprochen. Many years ago, when I was young and I was already serving Jesus, planting churches. Von vor vielen Jahren, als ich noch jung war und schon Gemeinden gründete und Jesus diente. A man who was a pastor, but also a very, very successful businessman. Ein Mann, der Pastor, aber auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war. He flew to Austria where I lived and he wanted to talk to me. Flog nach Österreich, um mit mir zu sprechen. And he showed me the whole deal. Und er erklärte mir das ganze Geschäft. He wanted 3 years of my life. Er wollte 3 Jahre meines Lebens. To invest into a business he wanted to start up in Austria. Um in ein Geschäft zu investieren, das er in Österreich starten wollte. And then I could go back to planting churches. Danach konnte ich wieder zurück und Gemeinden gründen. And everything was ready to make a contract. Alles war bereit, um einen Vertrag abzuschließen. And in 3 years I would be a very successful businessman and would be a millionaire. Und in 3 Jahren wäre ich ein sehr erfolgreicher Mann und Millionär gewesen. And without working, I would be 50 part in the business, always get the profit. Ohne zu arbeiten, wäre ich dann Teilhaber gewesen und hätte Geld bekommen. You know, and I said, I have to talk to Jesus. Ich sagte ihm, dass ich darüber mit Jesus reden müsse. My friends didn't understand why. Neither did he. Meine Freunde und er verstanden nicht warum. Everybody thought it was obvious God. Alle dachten, das war offensichtlich von Gott. But Jesus said no. Aber Jesus sagte nein. I said no. Also lehnte ich ab. And over the years, people who knew that story said to me. Über die Jahre sagten Leute, die davon wussten, zu mir. Man, you've given up so much to serve Jesus. Mann, du hast so viel aufgegeben, um Jesus zu dienen. You've walked away from so much. Du hast so viel zurückgelassen. Such a sacrifice. Was für ein Opfer. You know, Daniel and me talked to you, I said, have given up what? Daniel und ich redeten und fragten uns, was habe ich denn aufgegeben? The completeness I found in Jesus, it doesn't even compare. Meine Fülle habe ich in Jesus gefunden, damit ist das gar nicht vergleichbar. I look at the lives that God used me to be transformed and be passionate about him all over the world. Ich schaue mir an, wie Gott mich gebrauchte, um Menschenleben auf der ganzen Welt zu verändern und leidenschaftlich für ihn zu sein. And I think, I haven't walked away from anything. Und ich denke, ich habe gar nichts zurückgelassen. It's not even worth comparing. Es ist noch nicht mal wert, das zu vergleichen. The greatest amazing thing that this world has to offer doesn't compare to the completeness you find in him. Das Großartigste, Fantastischste, was die Welt zu bieten hat, ist nicht vergleichbar mit der Erfüllung, die du in ihm findest. If you will find the secret, wenn du dieses Geheimnis finden willst, you're always going to make sure that you will be complete in him and in nothing and in nobody else. Dann musst du dafür sorgen, dass du immer deine ganze Erfüllung in ihm findest und in nichts und niemand sonst. You now don't need success, you now don't need material things, you need nothing to feel complete. Dann brauchst du keinen Erfolg, keine materiellen Dinge, absolut nichts, um dich vollkommen zu fühlen. And yet when God gives you material things and God gives you success, you can simply enjoy that because you know it's not what you need to be complete. Wenn Gott dir dann Erfolg und materielle Dinge schenkt, kannst du sie einfach genießen, weil du weißt, dass du sie nicht brauchst, um vollkommen zu sein. Oh, what a deep mystery of a true life of satisfaction. Oh, was für ein tiefes Geheimnis eines wahren Lebens echter Zufriedenheit. May you truly grasp this deep truth. Mögest du wirklich diese tiefe Wahrheit ergreifen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.